Die Wissenschaftliche Chemie-Fasoinstitut bei der Staatlichen Akademie der Wissenschaften schufen eine originelle Technik für die Produktion von Diocellfaser mittels des Schilfs. Durch die Erfindung der einheimischen Technik für die industrielle Produktion von Diocellfaser, die weite Aussichten auf die Nutzung und große wirtschaftliche Effekte hat und zum Schutz des Ökotops beiträgt, ist eine sichere Garantie für die Massenproduktion dieser Faser geschaffen worden. Die Diocellfaser ist fast so weich wie Baumwollfaser, zeichnet sich durch Gebrauchswert, Absorbierbarkeit und Reinigungsvermögen aus und lässt sich schön färben. Im Vergleich mit der Viskosfaser hat die neue Faser mehr als dreifache Zähigkeit und fünffache Elastizität und kann für die Produktion von Textil zu mehreren Zwecken verwendet werden.